Wenn in dem kleinen Teich steht ein Pavillon aus grünem und aus weißem Porzellan. Wie der Rücken eines Tigers fällt die Brücke sich aus Jade zu dem Pavillon hinüber. Sitzen Freude, schön gekleidet, trinken, plaudern, manche schreiben Verse dieser. Ihre seidenen Ärmel gleiten rückwärts, ihre seidenen Mützen hoffen lustig tief im Nacken. Alles auf dem Kopf stehen, in dem Pavillon aus grünem und aus weißem Porzellan. Wie ein Halbmond steht die Brücke, umgekehrt der Bogen, Freude schön gekleidet, trinken, plaudern.